Der südkoreanischen Online-Zeitung Jeju Shubo zufolge hielten die Mitglieder der südkoreanischen Organisationen wie des Vereins für Demokratie, Volksleben, Friedliche Wiedervereinigung und Souveränität und der Vereinigung der südkoreanischen Studenten des 21. Jahrhunderts am 25. Mai vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft eine Kerzenkundgebung ab. Die Reden äußerten ihren Zorn auf die jüngste Bestechungsaffäre innerhalb der Staatsanwaltschaft und sagten, dass die Briefumschläge mit Geldbündel eine Gegenleistung für die Verschließung der Augen vor den Verbrechen des ehemaligen Chefsekretärs für Staatsverwaltung vom Blauen Haus, Woo Byung-woo, gewesen seien. Wie man die Präsidentin Park Geun-hye des Amtes enthoben habe, werde man die Kerzendemonstration fortführen, bis eine Reform der Staatsanwaltschaft und die Beseitigung der Übelstände zustande kämen.